träume von dir und denke, du wärst heute zärtlich zu mir. Das sind für mich verbotene Träume. Ich kann's nicht verstehen, warum hab ich dich nicht früher gesehen? Du bist für mich verbotenes Glück. Ja, da ist ein Stern, der so fern mir scheint. Wenn ich das Glück gewinn, verliere ich einen Freund. Denn er hat ein Wort und er ist mein Freund, dem nehm ich nichts fort. Ich träume nur verbotene Träume. Dich sehr, schau so mich nicht an, das macht es mir schwer. Du bist für mich verbotenes Glück. Ja, da ist ein Stern, der so fern mir scheint. Wenn ich das Glück gewinn, verliere ich einen Freund. Dann fällt mir ein, bei dir könnte es ja ebenso sein. Dann träumst auch du verbotene Träume. Das darf nicht geschehen, drum werden wir zwei uns nie wiedersehen. Das bleibt für uns verbotenes Glück. Ja, da ist ein Stern, der so fern mir scheint, weil ich das Glück verlor.